Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, Holarius hier fürs Krähennest. Der Schwarzbart ist bei mir und wir reden über Atommüll und Nuklearia. Ganz genau. Da kam eine Anfrage vom Kompass, ob ich für die was schreiben könnte. Und da war mein Vorschlag, dass ich was über die Nuklearia und den Atommüll schreibe. Die Idee fanden die gut, also habe ich es gemacht. Die Nuklearia ist ja quasi so ein bisschen berüchtigt, weil wir ja als Partei gegen Atom sind, die Nuklearia aber nicht. Worum geht jetzt genau dein Artikel? Und bist du etwa auch ein Mitglied der Nuklearia? Auf gar keinen Fall. Ich teile deren Haltung, was Reaktortechnik und das Fortbetreiben von Spaltungsreaktoren angeht, in keiner Weise. Aber ich habe mich mit deren Theorien zum Thema Atommüll auseinandergesetzt und da bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir mal eine andere als die gewöhnliche Position brauchen. Aha. Klär mal weiter. Ja, schlicht und einfach, das, was am problematischsten ist von dem, was übrig bleibt, ist zufälligerweise auch noch die größte Menge. Urane und Transurane aus abgebrannten Brennstäben belasten die Ökosphäre für geschmeidige halbe Million Jahre, so in der Größenordnung. Das ist nicht schön. Ja, vor allen Dingen ist es, man kann ja gar nicht absehen, wann das mal irgendwann, also das ist ja jetzt, wenn man da von einem Endlager spricht, dann muss man eigentlich lachen. Richtig, ich bin der Überzeugung und würde gerne die Piraten dazu überzeugen, sich mir da anzuschließen, dass Endlagerung organisierte Verantwortungslosigkeit ist. Wir haben jetzt schon vor Augen eine Technik, die heißt Transmutation, mit der man große Atomkerne in kleinere zerlegen könnte, zum Beispiel in Cäsium und Jod. Die sind immer noch extrem radioaktiv, aber wir reden über einen Gefahrenzeitraum von 500 bis 800 Jahren, der dann noch übrig bliebe. Ungefähr so lange, wie der Kölner Dom Baustelle war. Transmutation, das klingt ja irgendwie nach, wir verwandeln Blei in Gold. Da erinnere ich mich irgendwie so an das Wort. Ja, ja, das ist durchaus richtig. Es gab auch alchemistische Versuche, die unter diesem Begriff segelten. Und es gibt in der Tat experimentelle Reaktoren, mit denen man aus Quecksilber Gold gemacht hat. Man kann das. Lohnt sich nur nicht. Das ist zu befürchten, ja. Also das heißt, die Stoffe, die Urane, Transurane werden weiter gespalten zu neuen Stoffen? Oder ist es kein Spalten? Wie funktioniert das? Doch, das ist genau das. Es ist das Zertrümmern der großen Atomkerne durch schnelle Neutronen. Ist das auch jetzt wieder sehr energieintensiv? Na, es wird nicht für Nüsse zu haben sein. Ne? Also man braucht zumindest einen ordentlichen Beschleuniger in der Größenordnung von dem Daisy in Dortmund oder größer, nicht den CERN-Ding, um mittels einer Protonen-Neutronen-Umwandlungsreaktion schnelle Neutronen in ausreichender Menge zu erzeugen. Aber der Punkt ist, wir haben zwei Forschungsreaktoren gesehen, die das machen und das hat funktioniert. Nur keiner ist in der Nähe einer industriell herstellbaren Großanlage. Meine Position ist deswegen, wir brauchen auf jeden Fall ein rückholbares Zwischenlager als eine Lösung für einen Zeitraum von vielleicht 30, vielleicht aber auch 100 Jahren. Denn dann können wir das Zeug wenigstens in handhabbares Material zerlegen. Das heißt also, in einem solchen Zeitraum könnte man sich vorstellen, dass ein Beschleuniger, der das auch quasi industriell zertrümmert, machbar ist. Ganz genau. Über welche Mengen reden wir eigentlich? Du glaubst es nicht, weltweit 700.000 Tonnen. Das ist jetzt nicht so wenig. Da kann man sich gut vorstellen, dass das keine Alternative ist, das Zeug einfach irgendwie unter die Erde zu schütten oder so. So wie Frau Merkel das in der Asse gemacht hat. Na, die Asse zeigt ja am besten, wie fatal solche Aktionen enden können. Deswegen. Okay, machen wir mal weiter. Deswegen ist eben wirklich das Einzige, was Verantwortungsbewusstsein zeigen kann, eine rückholbare, sichere Zwischenlagerung, die für einen Zeitraum von 100 Jahren geplant werden muss, weil niemand sagen kann, wann vom Baum der Erkenntnis die richtige Frucht fällt, aber sie wird fallen, und zwar schon bald. Ja, und wie ist das eigentlich? Gibt es da eigentlich irgendwelche Vereinbarungen, wer das finanzieren muss? Also ich meine, eigentlich müsste ja Verursacherprinzip gelten. Das ist eigentlich, aber das gilt in der Atompolitik nirgendwo. Das Verursacherprinzip würde ja schon alle Strombetreiber erdrosseln, wenn sie die Kraftwerke schadenssummengerecht versichern müssten. Ja, das würde ja keiner machen, das Versichern. Ja, gut. Das heißt, wir haben also da eine weitere Idee, wie wir damit umgehen müssen. Was sagen eigentlich die Anti-Atom-Piraten dazu? Weißt du das schon oder haben die noch nichts dazu gesagt? Die haben sich zu dem Thema bei mir noch nicht gemeldet. Ich habe also publiziert, in welchem Pad da steht. Also die Nuklearia hat es natürlich komplett gelesen. Okay, und die sind ja vermutlich dann auch einigermaßen einverstanden damit. Du errätst es geht ihnen nicht weit genug. Gut, ja, klar. Das war eigentlich logisch, ja. Ja, okay. Ja, schön. Dann haben wir das eigentlich schon. Denke. Ich bin da mal gespannt, ob das dann auch so, also wie es dann im Kompass stehen wird und wie dann die Diskussion weitergeht in der Partei. Hauptsache, es gibt sie erstmal. Genau. Also, danke dir für den Podcast und bis bald. Bis bald. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.